ist verleugnet, hat mir die Alten vorgelebt. Und dass man nur geachtet wird, wenn man nach Macht und Kohle strebt. In der Ausbildung hast du gelernt, wie man das Leid vorhinterlässt. Und das muss mal besser, wenn du erstmal weiterfällst. Dein Junker hat dich krank gemacht, du fühlst dich leer und ausgebrannt. Doch dein Arzt weiß immer Rat und drückt dir Pillen in die Hand. Die meisten Menschen sind so frei, es hat kaum noch etwas Leid. Um die Wirklichen zu erreichen, müsste man sie erstmal befreien. Von den ganzen Menschen ihren Hirnen, doch die leichteste Sitzung hier zu spät. Und den Müll, und gleich mal Schnaps und deutschen Bier, was du zu tun hast.